Als der Wulfbauer um das Haus nach dem Stalle gehen wollte, kam ihm ein Kerl entgegen, der eine rote Feder auf dem Hute und einen gefährlichen pechschwarzen Schnurrbart unter seiner langen Nase hatte. Als er den Bauern sah, juchte er laut auf, nahm ihn in den Arm und küsste ihn auf beide Backen, dass Harm der Schnapsgeruch um die Ohren schlug, fasste ihn an den Schultern, hielt ihn von sich ab, lachte über das ganze gelbe Gesicht, nahm ihn wieder in den Arm und brüllte: »Bruder Herzmeiniges, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Aber die Freude, die Freude! Auf das wir wollen aber einen trinken!« Er zog den Bauern, der gar nicht wusste, was er davon halten sollte, unter das Fenster und schrie: »Frau Wirtin, zwei Bier für meinen Freund und mich, wo ich so lange nicht gesehen habe!« Die Großmagd brachte das Bier, aber als der fremde Kerl sie in den Arm kniff, machte sie Wulf mit den Augen ein Zeichen, denn sie war eine Häuslingstochter aus Ödringen, und als der Reiter das Bier hinnehmen wollte, juchte sie auf und ließ beide Krüge fallen. Der fremde Mann schimpfte Mord und Brand, aber da rief der Hauptmann und er musste fort. Als Harm schnell machte, dass er weiterkam, winkte ihn Trine Reinicke auf die Diele. »Wulfsbauer«, sagte sie, »um Christi Blut und Wunden, dass du bloß den Ludervölkern nicht Bescheid tust. Wer Bescheid tut, der ist angeworben. Kiek, da ist Krischam Bolle, den haben sie schon eingeseift, den Dölmer. Mit jedwedem hat er auf Bruderschaft angestoßen und nun hat er den bunten Lappen um den Arm und kann sich morgen für Gott und den Deibel totschießen lassen.« Ängstlich sah ihn das hübsche Mädchen, das auf dem Wulfshofer als Lütjenmagd angefangen hatte, in die Augen. »Sieh man bloß zu, dass du weiterkommst. Je eher du fortkommst, desto besser für dich. Das sind ja keine Menschen, nicht? Das ist das reine Vieh, oh Gotte!« Sie schlug die Schürze vor das Gesicht und weinte los. »Na, deren«, beruhigte Harm sie, indem er ihr auf die Schulter schlug, »das ist alles, Mann, ein Übergang. Aber recht hast du, wer hier nichts verloren hat, soll sich nicht weiter aufhalten.« Er bezahlte die beiden Krüge Bier, gab dem Mädchen ein Bringegeld und ging nach den Ställen. Da war es noch toller als vor dem Haus. Sieben Rossknechte, einer noch schlimmer aussehend als der andere, hielten einen alten Trödeljuden zum Besten, spuckten ihm in die Hände, warfen ihm seine Waren durcheinander und wollten ihn zwingen, Schweinewurst zu essen. Drei andere stachen eine Sau ab, einer machte sich mit einem Tatarnmädchen, das knapp 12 Jahre alt sein konnte, zu schaffen, ein anderer lag besoffen auf dem Mist und noch einer hatte einen Hahn in den Händen und drehte ihm den Hals ab. »Gottes Wunder«, dachte der Bauer, »was ist das für eine Zucht und Wirtschaft?« Er drückte sich an den betrunkenen Völkern vorbei und ging in den Pferdestall. Sein Falbe war da, hatte aber ein herrschaftliches Geschirr um und zwei Mantelsäcke aufgeschnallt. Er schirrte ihn ab, machte sich einen Halfter aus einem Ende Strick und führte das Pferd aus dem Stalle. Schon war er meist vom Hofe, da kam ihm ein Reiter, der einen roten Bart hatte, der ihm bis über den Kragen hing, entgegen und schnauzte ihn an, wo er mit dem Pferd hin wolle. »Das ist doch von jeher mein Falber gewesen«, gab ihm der Bauer zurück. »Ferdl, Tonio, Peter, Walzlaff, daher, daher«, schrie der rotbärtige Mann. »Wem ist das Pferd hier? Diesem Mann da oder Korporal Tillmann Ansbach? Hä? Ruft ihn mal her. Wollen doch mal sehen, wessen Wort mehr gilt. Das von einem ehrlichen Kriegsmann, der für die reine Lehre fechten tut, oder von so einem Bauern, der zu Fuße kommt und zu Pferde weiter will.« Harm bekam einen roten Kopf, fasste nach der Hosennaht, wo er das Messer stecken hatte, aber er besann sich, denn er war einer gegen 1,5 Dutzend, und nun kam auch der Korporal an, ein Mensch, so dürr wie ein Bohnenstiefel und mit einer Narbe vom Auge bis zum Kinn, und hinter ihm noch 1 Dutzend Reiter, die alle Gesichter hatten, wie dem Gott sei bei uns seine Vetternschaft. Als der Korporal hörte, wovon die Rede war, schüttelte er den Kopf, hob 2 Finger hoch und schwur: »So wahr ich hier auf 2 Beinen stehe«, und dabei hob er den einen Fuß auf, »verdammigt will ich sein, wenn das nicht der Falbe ist, den ich zu Martini vom Schmule Schmul zu Kölle am Ring für 30 schwere Taler und einen guten Weinkauf erstanden habe. Darauf will ich leben und sterben, so wahr ich ein getreuer Christenmensch und kein papistischer Hunsfott bin.« Harm Wulf sah sich um. Er stand zwischen 30 oder mehr verwegenen Kerlen, denen es auf eine Handvoll Menschenblut weiter nicht ankam. Betrunken waren sie ja alle, und wenn er erst auf dem Falben saß und er gab ihnen die Eisen in die Zähne, aber der Gaul war schließlich nicht wert, dass er sich dafür in Not und Gefahr begab, und das Tier habe eine dumme Gewohnheit. Es stand auf dem Pfiff. Sollte es also einem von den Kerlen in den Kopf kommen zu flötchen, dann war er der Dumme und seine Frau konnte auf ihn lauern, bis sie alt und grau war, denn 3/4 von den Koppelknechten machten schon ihre Messer locker. Und das Frauensmensch da mit dem schwarzen Haare, von dem die Butter nur so herunterlief, stieß den Kerl, der neben ihr stand, den Scheeläugigen mit den Blatternarben, in einem fort in die Rippen und machte Augen wie ein Wolf, der Luder wittert. Herr Wolf lachte mit eins auf. »Kinder und Leute«, juchte er, »das ist ja hier ein Leben, noch toller als beim Martensmarkt auf der Burg. Dann wird so ein Heidbauer, als wie ich es bin, der man alle halbe Jahr einen fremden Menschen zu sehen kriegt, ganz dösig im Koppe. Ist ja auch wahr, ich habe ja meinen Falben in der Burg. Ja, ja, man soll vor dem Mittagbrot den Schnaps aus dem Ball gelassen. Na ja, denn nichts für ungut. Irren ist menschlich«, sagte der Hahn, da gab er sich mit der Ente ab. »Und nun wollen wir einen nehmen, bis die Heide wackelt.« »Kiksi«, schrie er lauthals, »da ist ja auch mein alter Freund.« Und damit nahm er den Mann mit dem schwarzen Schnauzbart, der die rote Feder auf dem Hute stecken hatte, unter den Arm und schrie über den Hof: »Hovingvater, Trine, Dern, Hille, Hille, Bier her!« Als die Reiter ihm lachend folgten, warf er einen Reichstaler auf das Fensterbord und sang: »Ich hab noch einen Taler, der soll versoffen sein«, stieß mit jedwedem an und machte seine Witze, aber dabei wahrte er sich den Rücken, behielt seine Lippen trocken und goss das Bier und den Schnaps über seine Schulter gegen die Wand. Die hübsche Trine wusste nicht, wo sie so schnell Bier herkriegen sollte, so lustig ging es zu. Aber als sie zum 8. Male wiederkam, war der Wolfsbauer nicht mehr da. Er hatte einen Witz von Uhlenvaters quantester Sorte zum Besten gegeben, und als die betrunkene Bande vor Lachen nicht wusste, wo sie bleiben sollte, und einer den anderen, der sich auf die Landessprache nicht verstand, verklarte, was der Bauer gesagt hatte, und sich auf die Reithosen schlug und wie ein Ochse brüllte, da gab Wolf der Wirtin etwas ins Ohr, und auf einmal schrie die: »Essen ist da, zum Essen!« Da standen alle auf, und Wolf drückte sich hinter die Bäume. Er kam glücklich davon. Einen Koppelknecht, der ihm in die Möte kam, stieß er die Faust unter das Herz, dass der Mensch ohne ein Wort in die Jauche schlug. Der Rotbart fragte ihn: »Bruder, lieber Bruder, trinken wir noch eins?« Aber er gab ihm einen Puff, dass der Kerl mit dem Kopf in die Hecke schoss, und als das Tatarnmädchen Hallo schreien wollte, machte er ein paar Augen und hielt ihr das Messer vor das Gesicht, dass sie erst so weiß wie ein Betttuch wurde, ihn dann anlachte und sagte: »Ei, so ein starker Mann, hübsches Mann!« Er aber trat sie von sich weg und sprang in den Busch. Und als er erst dort war, da verholte er sich, biss die Zähne durcheinander, machte eine Faust und fluchte: »Ich sollte man bloß, ich sollte man! Wenn ich noch ein lediger Kerl wäre, dann solltet ihr mir den Falben bezahlen, was er wert ist, ihr Schweinepack!« Aber als er dann in der Heide war, beruhigte er sich, und als er meist beim Hofe war und seine Frau ihm entgegenkam, ganz weiß im Gesicht und ordentlich blau unter den Augen, denn noch kein Mal war er so lange ausgeblieben, da konnte er schon wieder mit dem Munde lachen und ihr das, was ihm zugestoßen war, so erzählen, als wenn das bloß ein dummer Spaß gewesen wäre. Doch als er hinterher in der Butze lag und überdachte, wie es ihm ergangen war, machte er die Finger an beiden Händen krumm. Wenn er nicht an seine Frau gedacht hätte, die da neben ihm lag und so ruhig schlief, als wenn es auf der Welt nichts und weiter nichts als lauter Engel gäbe, dann hätte er am liebsten geflucht wie sein Schwiegervater, wenn der ganz falsch war und loslegte: »Das tote Pferd soll dich schlagen«, hätte er geflucht. Aber so lag er da, ohne sich zu rühren, obzwar ihm stickend heiß war. Den Morgen hatte er noch das Brummelbeerlied durch die Zähne geflötet, als er nach der Stadt ritt, und jetzt? Jetzt lag er da und dachte an das Lied, das der rotbäckige, dicke Kerl ihm in das Gesicht gebrüllt hatte, derselbe Kerl, dem er nachher den Heckenstößer gezeigt hatte. Wie ein unkluges Stück Vieh hatte er gebrüllt: Der Mansfeld kommt, der Mansfeld kommt, der Mansfeld ist schon da. Tu-di-ri-di-ralala, jetzt ist der Mansfeld da.